Erbe, das dir zu Füßen liegt. Teile der Heimat, vom Feind noch unberührt. Dies zu bewahren, liegt in unserer Hand. Werdet wehrhaft, haltet stand. Werdet wehrhaft, haltet stand. Für die Heimat leistet Widerstand. Werdet wehrhaft, haltet stand. Für die Heimat leistet Widerstand. Ich wüsste nicht, was es noch zu zweifeln gibt. Bist du im Reinen mit dem, was dich umgibt? Die alten Werte immer mehr verbannt. Werdet wehrhaft, haltet stand. Werdet wehrhaft, haltet stand. Für die Heimat leistet Widerstand. Werdet wehrhaft, haltet stand. Für die Heimat leistet Widerstand. Lasset Widerstand.